Opposition wurde der Zustand unserer Demokratie überhaupt erst sichtbar. Die Bereitschaft der Herrschenden und Regierenden zum offenen Terror überzugehen, wo immer Demokraten auf ihr Recht, das Recht pochen. Ich halte die Straße keineswegs für ein ganz besonders geeignetes Mittel, seine Meinung bekannt zu machen. Wenn man aber einem aber nichts anderes übrig bleibt, wenn man also nicht im Fernsehen ist und wenigstens ein- oder zweimal in der Woche, ein- oder zwei Stunden lang genau sagen kann, was man sagt. Wenn man nicht nur die Millionen Auflagen von Springer-Zeitungen illustriert hat, wenn man öffentlich diskutieren will, auf Raumverbote stößt und auf Versammlungsverbote, dann bin ich es allerdings der Ansicht, dass es außerordentlich demokratisch ist, wenn es Leute gibt, die trotz all dieser Verbote die einzige Öffentlichkeit, die ganze Begeisterung für die Straße benutzen und davon öffentlich Gebrauch machen.